Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 994 an Schiller. Was gestern von Leipzig angekommen, teile ich mit. Göschen scheint auf die Anmerkungen zu renunzieren, indessen ich fleißig daran fortgearbeitet habe. Sie liegen hier bei. Haben Sie die Gefälligkeit, sie durchzugehen, und was Sie etwa für allzu paradox, gewagt und unzulänglich finden, anzustreichen, damit wir darüber sprechen können. Ich dächte, man arbeitete diese vorliegenden Blätter, welche freilich noch nicht die Hälfte der im Dialog vorkommenden Namen erschöpfen, noch möglichst durch, und sendete sie ab, denn eigentlich sind die Hauptpunkte, worauf es eigentlich ankommt, darin schon abgehandelt. Das Übrige ist mehr zufällig und aufs Leben bezüglich, wo wir doch in dieser Entfernung der Zeit und des Orts nicht auf den Grund kommen. Die Theaternamen wie Clairant, Préville, Dumenil sind auch schon bekannte und selbst in dem Dialog nicht von der höchsten Bedeutung. Genug, ich wiederhole, haben Sie die Güte, die Blätter durchzulesen, die Sache durchzudenken und mit mir diese Tage darüber zu konferieren. Das Beste, lebe wohl. Weimar, den 23. April 1805. G.